Irgendwas ist immer. Ein junger Mann, wie heißt es korrekt, wenn es kein Kind mehr ist? Alles in Ordnung, alles dran, die Unterhose ein wenig gelb, vom nur nicht darüber denken, die Haare vielleicht braun oder wie heißt die Farbe, wenn kein Licht auf alte Erde fällt. Die Haut ein wenig zu hell, um gesund auszusehen, etwas zu rot, um interessant weiß zu wirken, weich das Fleisch, zu lang die Füße, zu groß die Hände, die Nase irgendwie, die Augen, die waren schön, grün, als wenn ein wenig Herbstlicht auf Moos trifft. Sah aus, wie Menschen eben so aussehen, wenn sie noch nicht erwachsen sind. Alles irgendwie stülpte sich, machte Beulen, saß nicht richtig, zu viele Sehnen, viel zu viele Knochen. Das entspannt doch keinen, so auszusehen, so unfertig. Der Innen- und Außenkontakt war noch nicht vorhanden. Ein kompletter Tag. Neu und unsinnig lag er vor dem Bett, man konnte ihn sich ansehen und zurückschrecken, es war ein Sonntag. Das waren die schlimmsten. Millionen Alleinstehender, die Woche widerwillig verbracht, im besten Falle nicht darüber nachgedacht, saßen zu Hause, da es tickte und machten Schwingungen. Die übertrugen sich in die Atmosphäre, verdichteten sie zu einem dicken Seufzer, so einer, der klemmte und die Welt hielt die Luft an. Gleich würde irgendwo in der Wohnung ein Staubsauger seine Arbeit beginnen, vermutlich ohne menschliches Zutun, nur so, um Lärm zu machen und das unbedingte Gefühl der Heimatlosigkeit. Dann Kaffeegeruch, auch nicht gut. Wie die das nur trinken konnten, die da oben, das Zeug ist bitter, es ist langweilig. Der Junge dachte nicht, ist das langweilig, er hatte nur ein Gefühl. Der Junge befand sich in einem Alter, der sich kein Ende vorstellen konnte und das bedauerte. Das Gefühl, ein Mensch zu sein, war ihm neu und er kannte den noch nicht, den Menschen, den er sein sollte. Das junge Zimmer war rührend, wenn man nasse Dackel mochte. Es bestand aus Socken. Männern, auch noch nicht Ausgewachsenen, fehlte der Blick für Ordnung und Harmonie. Wie Hunde keine Farben sehen können, ist das, und ihnen nichts vorzuwerfen. Sie können inmitten aufgetürmter leerer Pizzaschachteln sitzen, eine Made macht ihren Weg und sich wohlfühlen, natürlich im Rahmen ihrer Möglichkeiten, die meinen, leer sein. Der Junge stellte seine Füße auf eine Art verrückt gewordener Teppich vor seinem Bett. Gehäkelt eventuell aus Nachgeburten oder den zerrissenen Kleidern seiner Mutter. Auf der Insel, wollte sie ihm sagen, war ihr Lieblingsfilm damals. Verschiedene Grautöne. Ob seine Mutter an Jim Morrisons Grab war? Oder stammte sie aus einer anderen Generation, Eminem, Sex Pistols, die Zeiten, zu denen Kinder sich ihre Eltern nie anders als bekleidet in Ledersesseln vorstellen konnten, waren bedauerlicherweise vorbei. Keiner mochte doch seine Mutter betrunken, urinierend an Jims Grab wissen. Sie wollten nicht mehr alt werden. Sie trugen dieselben Trikotagen und gingen an dieselben Konzerte wie ihre Kinder. Doch sie täuschten keinen damit. Nie würde er so alt werden wie seine Mutter, das war dem Jungen klar. Sie war von einem anderen Planeten so fern. Er wusste nicht, worum es Menschen wie ihr ging, was sie dachten, ob sie Gefühle hatten. Weil er so stark fühlte und nicht wusste, was, dachte er, der Einzige zu sein auf der Welt, dem es so ginge, so aufgewühlt. Fern auf dem Teppich lagen zwei unzubereitete Bratwürste. Das waren des jungen Füße, vermutlich, und während er die ansah, sie bewegte, um sicherzugehen, dass sie ihm gehörten, überlegte er, warum sie ihm gehörten und ob es einen Ort gäbe, der alles ändern würde. Einen Ort, der aus dem Bett springe und wüsste, was zu tun sei. Ein Ort, der unbedingt ohne seine Füße wäre. Der Ort mochte ihm nicht einfallen. Ohne Füße konnte er sich nicht vorstellen. Doch ein Zustand kam ihm und der war, erwachsen zu sein. Natürlich völlig anders als seine Mutter, war klar, und weit weg damit. Der Junge hieß Paul. Paul nannte ihn seine Mutter. Ob sie an Paul McCartney gedacht hatte bei seiner Geburt, fragte er sich lieber nicht. Das wäre zu erbärmlich. Pauls Mutter wollte nicht unbedingt ein Kind, sie war versehentlich schwanger geworden, vermutlich infolge eines Geschlechtsverkehrs. Im Verlauf der Schwangerschaft hatte sie 20 Kilo zugenommen und daran gezweifelt, dass die Idee wirklich brillant gewesen war. Die Kindheit war Paul nur wenig entfernt, ihr Geruch noch in manchen Ecken und ihm fremd. Er legte dann schnell eine Socke darauf. Paul erinnerte sich ungern an früher. Was gab es da auch zu erinnern? Das übliche grün-rot-goldene Kindheitserinnerungsprogramm. Unglück wegen irgendwas und sich ausgeliefert fühlen, ohne das Wissen um den Zustand und Wut darum und Angst und Feste mit Essen und Geschenken. Angst und Freunde, die nicht da waren, Feinde, um die man Bogen machen musste und Angst und Unholde unter dem Bett. Dann war Paul gewachsen, die Hormone, die Gliedmaßen und was dazugehört, die Unholde verschwanden. Sie mochten den Geruch der Pubertät nicht und irgendwann war Paul traurig geworden. Alles, was er sich vorstellen konnte unter seinem Leben, machte ihm Angst. Er wollte keines der Leben, die er sah. Er wollte nicht so werden, wie er meinte, dass Erwachsene waren, ohne Mitleid. Der Staubsauger fing an zu arbeiten, wie man die hassen konnte, die Menschen, die, so wie sie Zeit hätten, um Bücher zu lesen oder etwas zu häkeln, Krach machen mussten. Staubsaugen, bohren, Wagen reinigen, Rasen mähen und sich laut räuspern dabei, hochziehen und ausspucken, niesen, das alles bebte. Und die Füße lagen immer noch auf dem Läufer und draußen schien immer noch die Sonne und es war Sommer, immer noch. Seit Monaten, und er war an Sonntagen besonders schlecht auszuhalten. Sonntag mit Regen und Schnee ging, hieß im Bett bleiben und irgendetwas lesen, was anstrengend war. Musil oder Kant oder Bulgakov, egal, Hauptsache es tat weh. Wenn es eine Entwicklung gibt in einem Leben, so kann es nur die zur Einfachheit sein. Das dachte Paul nicht. Paul dachte, ich werde etwas unternehmen. Wenn Paul etwas wirklich hasste, dann waren es Sonn- und Feiertage. Er hatte keine Ahnung, wann das angefangen hatte. Diese Abhängigkeit von äußeren Abläufen. Er glaubte, es sei einmal anders gewesen, so, dass er sich keine Gedanken um Wochentage gemacht hatte. Dass alles nur aus Sonne oder schlechtem Wetter, drinbleiben oder Eisessen bestand. Er konnte das nicht mehr nachvollziehen, die Aufregung, die so etwas wie Essen beinhaltete. Spaghetti und Fischstäbchen und Tortenböden. Vielleicht ist man als Kind eher wie ein Hund. Sich einfach nur freuen, wenn einer einen Stock wirft. Wenn wenigstens einer etwas werfen wollte. Von draußen kam entschieden zu viel Licht und es war noch so Morgen. Der Tag würde unangenehm heiß und in der Stadt diese Art von eiserner Stille sein, die es an hellen Sonnentagen hat. In New York gäbe es das bestimmt nicht. Diese Stimmung wie nach einem Atombombenabwurf. Da wären die Läden offen, ganz normal, und die Menschen unterwegs in guter Absicht. Doch Paul müsste, um sich mit einem Lächeln in New York aufzuhalten, ein anderer sein. Vielleicht ein Computer-Wunderkind. Nur mit sich, das war ihm klar, wäre nichts anders. Er säße in einer kleinen Wohnung, seine Mutter beim Yoga, draußen wäre es zu hell und er hätte keine Ahnung, was er machen sollte. Paul wusste nicht, warum ausgerechnet er so ein uninteressanter Mensch sein musste. Als interessante Person würde er jetzt ein Buch lesen und sich Notizen machen. Dazu würde er Free Jazz hören. So saß er in seinem Zimmer, das irgendwie nicht stimmte, und schaute seine Füße an. Warum haben Zehen eigentlich Nägel? Als interessanter Mensch würde Paul sofort eine kleine Leiter in seiner achtköpfigen Bibliothek herumschieben und nachschlagen, was Aristoteles dazu zu sagen hatte. Ein interessanter Mensch würde sich aus dem Bett schwingen und rausfahren in die Natur, um dort Studien zu vervollkommnen, irgendwas mit Goethes Farbenlehre. Paul hatte ein Zelt, vermutlich aus der Zeit, wo er seine Wohnung für sich allein wollte, Abgrenzung oder so etwas. Er hatte das Zelt in seinem Zimmer aufgebaut und war relativ zufrieden, in einer Art, die ihm abhanden gekommen war. Die Hormone hatten die Fantasie weitgehend verdrängt. Paul betrachtete das Zelt und würde also einen Ausflug machen. Es ist wirklich nicht einfach, sein Leben zu gestalten, dachte Paul, als er sich langsam und gelangweilt anzog, um den Sonntag zu einem außergewöhnlichen Ereignis werden zu lassen. Mit dem Rad auf dem Weg durch die Stadt, die in absoluter Trostlosigkeit nicht mal schlief. Die war tot. Es befand sich niemand auf der Straße und natürlich bellte auch kein Hund. Die Hitze war so hell, dass die Häuser wie erstickt schienen. Na, über den Satz denke ich mal nach, dachte Paul und wollte umkippen. Mit dem Rad einfach zur Seite fallen und liegen bleiben. Eine große Langeweile hatte seine Beine erfasst. Warum das denn? Warum stellte sich kein Spaß ein? Da wurde doch dem Aktiven immer versprochen. Lachende Jogger, die Kaugummi essen, Idioten, die mit Mountainbikes durch die Natur heizen und sich trimmen und Pilates und Spinning und Power-Yoga und alle rannten und schwitzten und stählten sich, trugen Leibchen, rochen ihren Schweiß gerne. Und warum wollten gerade die uninteressantesten Menschen auf Teufel komm raus länger leben? Bis zu jenem Moment hatte der Entschluss, den Tag aktiv zu gestalten, Paul nicht wirklich Freude gebracht. Manchmal war das so, dass nichts einen aus einer Stimmung zu helfen vermochte. In letzter Zeit war es fast immer so. Paul wollte einfach nur sitzen und sich über seine Füße ärgern. Doch da war sein Körper und er war so nervös und kribbelte. Die gingen nicht zusammen derzeit. Der Kopf, der immer nur starren wollte, und der Körper, der rennen wollte, unentwegt oder etwas Ähnliches, wovon er noch keine Ahnung hatte. Paul schwitzte und glaubte, vor Langeweile sterben zu müssen. Er hasste Radfahren aufrichtig. Und als er endlich angekommen war, da, wo er eigentlich gar nicht hin wollte, hatte sich nichts geändert. Der Tag nicht, die Hitze nicht und die Stimmung überhaupt nicht. Der See roch modrig, natürlich war da auch niemand. Wäre da wer, wäre es noch schlimmer. Familien vielleicht, die Würste grillten und Musik hörten. Oder Teenager. Paul würde Teenager nie Teenager nennen. Es waren für ihn die einzigen Menschen, die er als seiner Rasse zugehörig empfand. Was älter oder jünger war als er selber, nahm er nur als Störung wahr. Damit konnte er sich nicht auch noch befassen. Und dann also das Zelt aufbauen, am Ufer, inmitten Schilf und Mücken, Schlamm und leeren Vogelnestern. Und der Boden war feucht und steinig, dunkel mit verfaultem Holz. Paul kauerte neben seinem Zelt, wehrte Mücken ab, und wenn er sich bewegte, kluckerte der Boden und schwarze Feuchtigkeit schmurgelte zwischen den alten Zweigen hervor. Romantisch war das nicht. Die Romantik mochte sich nicht einstellen. Dass alles immer so viel schäbiger war, als man in sich dachte. Vielleicht nahmen die Menschen Drogen, weil es sonst so unerträglich normal ist. Vielleicht würde sich die Romantik einstellen, wenn er ein wenig im See schwömme. Nackt, dachte sich Paul. Traute sich aber das nackt nicht. Nackt sein war etwas, das ihn nervös machte, in einer Art, die er nicht verstand. Onanieren war etwas, das ihn nervös machte, verstand er auch nicht. Paul kauerte, die Beine schliefen ihm ein. Er hätte sich in sein großartiges Zelt legen können, da war es zu heiß. Und kapitulieren war nicht drin, denn zu Hause war nichts, was nicht noch schlimmer gewesen wäre. Also baden. Über die Zweige, die im Schlamm steckten, mit den kleinen Füßen durch das Schilf, das ihm ins Gesicht schlug, er sank in Schlamm ein, der fast lebendig schien. Er roch das brackige Wasser und musste durchhalten, weil es nur eine Alternative gab, die wäre umfallen und starr werden, doch dazu taugte der Boden nicht. Durchhalten, das war auch so etwas. Konnte es sein, dass man belohnt würde danach oder auch nicht. Und dann hatte man einfach nur Zeit verloren, doch an Zeit dachte Paul noch nicht. Die war ja noch unendlich vorhanden, fast zu viel. Paul schwamm und es war anstrengend, wie Radfahren oder Wandern auch so was Schreckliches. Und schwamm und irgendwann spürte er sich nicht mehr. Das Wasser wurde weicher und roch besser, die Sonne wurde milder. Paul vergaß, an seinen Körper zu denken, an das Ufer zu denken, an den Sonntag zu denken. Er roch nur und das Licht wurde golden, weil die Sonne unterging. Und er schwamm einmal um den See und zurück, und als er wieder Boden unter den Füßen hatte, begann er zu onanieren. Das ging ja immer. Verlieh jeder noch so trüben Sequenz eine gewisse aufregende Verruchtheit. Kurz bevor Paul zu einem Ende gelangte, öffnete er seine Augen und sah am Ufer ein Mädchen. Das Mädchen stand am Ufer und schaute auf den See. Paul tauchte den Kopf unter Wasser, begann hektische Bewegungen zu machen. Hab nur ein wenig gewackelt unter Wasser, macht man ja manchmal. Doch als Paul eine Weile gewackelt hatte und es wagte, das Mädchen wieder anzusehen, bemerkte er, dass sie ihn gar nicht wahrnahm. Sie schaute den See an, die Sonne, das Gegenlicht und dachte Mädchendinge. Sie schaute, Paul stand, nach Minuten, seine Haut war blau, unterdessen musste etwas passieren. So schlug sich Paul durch das Schilf, er schüttelte sich die Haare aus wie ein Hund und ging so entspannt, wie es auf spitzen Zweigen möglich war, zu seinem Zelt. Das Mädchen hatte sein Fahrrad auf dem Boden liegen und sah Paul an mit dem leeren Blick eines Menschen, der nicht wusste, woher er den anderen kennt. Wie sie schon taten wie Menschen und auch nicht weiter wussten. Sie hatten es verlernt, sich wie Tiere zu beriechen und sich zu mögen oder nicht und dann übergangslos Burgen zu bauen. Schweigen. Schwarze Zweige in den Fußsohlen, die Badehose so nass, das Wasser lief die Beine hinab, ein wenig, bis sich einpinkeln. Gänsehaut auf der Brust, die Haare tropften. Paul, wir kennen uns aus der Schule. Helena, Ja, stimmt. Sie kannten sich also von der Schule, hatten sich da stehen sehen, in Marsentfernung voneinander. So fremd, wie man sich ist, eine Klasse über oder untereinander. Pauls Zähne schlugen aufeinander. Die Sonne tauchte in den See, wilde Tiere kamen aus dem Unterholz. Nach weiteren 10 Minuten des Frierens und Stammelns wurde es nicht besser, aber weniger peinlich. Paul trocknete, er zog sich hinter dem Zelt um, überlegte sich, was er mit dem Mädchen reden könnte. Zu dem Zeitpunkt war er bereits verliebt, das wusste er natürlich nicht. Es war ja das erste Mal. Er dachte, lass sie nicht gehen. Wer auch immer, lass sie hier bleiben. Und er zog sich an und die Füße im schwarzen Morast. Und wie bringt man schwarze Füße in eine saubere Hose? Und stolpern und lass sie noch da sein. Sie war noch da. Aus irgendwelchen Gründen war sie noch da, doch die Sonne verschwand. Es wurde ein wenig frisch später, da saßen sie aber bereits im Zelt. Dort gab es keine Zweige, der Mond kam vorbei und sie begannen zu reden. Jeder für sich erst, dann erstaunt, dass der andere da war und so ähnlich dachte. »Ich habe noch nie darüber nachgedacht, wie sich ein Leben anfühlen sollte«, sagte Paul. »Das ist typisch«, sagte Helena. »Jungs denken nie über irgendwas nach, sie handeln und dann sind sie schon auf der Gewinnerseite. Weil meistens handeln sie nichts, sondern sitzen nur in unaufgeräumten Zimmern und hören Musik und dazu spielen sie Luftgitarre, wenn es hochkommt. Jungs machen etwas und dann stehen sie da und schauen sich erstaunt an, in welchem Schlamassel sie sich wieder gebracht haben. Sie haben die falschen Hormone, die machen, dass sie nicht denken können.« Paul hatte das Gefühl, noch nie so gut geredet zu haben. Noch nie so verstanden worden zu sein, nicht mehr allein zu sein. Und er schaute auf das Mädchen. So etwas Schönes hatte er noch nie gesehen. Aber vielleicht war es auch nur das Licht der Sterne durch das Dach des Zeltes. War das Licht Orangengold? Oder es waren die Tiere, die sangen? Oder die Luft, die immer noch so warm war und feuchter wurde? Dann schwiegen sie, es war spät geworden. »Vielleicht sollten wir einfach ein bisschen schlafen«, sagte Helena. Und dann lagen sie, das Licht war nur noch golden und das Mädchen schlief ein. Sie tat natürlich nur so, wartete, dass etwas passierte. Und Paul schlief ein, tat natürlich nur so, wartete, dass er den Mut hätte, etwas passieren zu lassen. Und er hatte doch keine Ahnung, was das sein sollte. So versuchte er, seine Nase nah an das Haar des Mädchens zu bringen, ihr Haar in den Mund zu nehmen, ihr Gesicht an sein Gesicht zu legen, und Helena schlief ja und drehte sich ein wenig zu ihm hin im Schlaf. »Die Nacht soll nicht aufhören«, dachte Paul. Und er fühlte sich wie in einem Schlaf. Das konnte nicht wahr sein, dass er da lag und nicht mehr allein war. Und so eine große Zärtlichkeit war in ihm, dass ihn ganz weich wurde und er nicht aufhören konnte zu lächeln. Doch der Tag kam. Immer kommt er. Als Morgendämmerung irgendwann ging sie auf oder die Welt drehte sich zu ihr hin. Das wusste Paul nicht mehr und er versuchte sich zu erinnern an die Sonne, die Erde, an sein Leben und hatte doch alles vergessen. Helena lag in seinem Arm und es war das erste Mal. Als sie die Augen öffnete, lächelte sie. »Das war die schönste Nacht seit langem«, sagte sie, »und versprich mir, dass wir uns nicht böse sind, wenn es nicht mehr geht. Dann werden wir uns freundlich verabschieden und uns als Erinnerung behalten.« Dann stand sie auf und stieg auf ihr Rad, und Paul stand da und versuchte zu verstehen, was geschehen war, was sie gesagt hatte, doch es blieb ihm ein Rätsel, alles. Es war 6 Uhr, die Vögel schon munter, der Tau in der Luft, und es war der vielleicht unendlichste Moment seines Lebens. Doch das wusste er zum Glück nicht. Wie hätte er sonst weiterleben können? Sie hörten die Geschichte »Irgendwas ist immer« die 5. und letzte Folge von »Viel gut essen« und andere Texte von Sibylle Berg. Es sprach die Schriftstellerin.